Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Technik-Podcast. Heute möchte ich euch in genau 300 Sekunden alles übers neue MacBook Pro erzählen. Viel Spaß! Zu Anfang möchte ich euch mit ein paar Informationen versorgen. Das neue MacBook Pro kommt wie auch sein Vorgänger in zwei Größen, einmal in 13 Zoll und in 15 Zoll. Bei der neuen MacBook Pro Serie, die Apple am 27. Oktober auf seiner Keynote vorgestellt hat, gibt es drei Modellarten vom MacBook Pro. Einmal das ganz normale 13 Zoll MacBook Pro ohne Touchbar. Das zweite Modell ist das MacBook Pro 13 Zoll mit Touchbar. Und das dritte, wer hätte es gedacht, das MacBook Pro 15 Zoll Modell mit Touchbar. Was die Touchbar ist und wozu diese gut ist, erfahrt ihr nachher. Was die Anschlüsse angeht, hat Apple hier zwei Thunderbolt 3 Ports mit USB-C Anschlüssen und einen Kopfhöreranschluss im 13 Zoll MacBook Pro eingebaut. In dem 13 Zoll Modell mit Touchbar und dem 15 Zoll Gerät gibt es vier Thunderbolt 3 Ports mit USB-C Anschlüssen. Zum Glück hat auch hier Apple den Kopfhöreranschluss nicht weggelassen. Ja, Gott sei Dank. Die größte Neuerung sticht nach dem Aufklappen ins Auge. An der Stelle, an der sich früher beim MacBook die Funktionstasten befanden, bringt Apple beim neuen MacBook Pro eine schmale Displayleiste unter, die den Namen Touchbar trägt. Die Touchbar zeigt kontextabhängige, unterschiedliche Inhalte an und reagiert auf Touch-Eingaben. Beim Tippen erscheinen Wortvorschläge, wie man sie von iOS kennt. Außerdem kann das Display zum Beispiel Emojis anzeigen. In der Fotos-App erscheint eine Vorschau der Fotos, über die sich schnell navigieren lässt. Auch Filter und Effekte können über die Touch-Leiste benutzt werden. Drittentwickler können die Touchbar ebenfalls nutzen. Als eines der ersten Programme wird Photoshop davon Gebrauch machen. Auch Microsoft hat bereits Touchbar-Unterstützung für seine Office-Programme angekündigt. Auch Videocutter machen von der Touchbar Gebrauch. Sie können dank der Touchbar einfach in Ihrem Videoprojekt rumscrollen. Meines Erachtens ist die Touchbar die größte und beste Erneuerung im neuen MacBook. Ein letztes cooles Feature hat die Touchbar noch. Den Fingerabdruckscanner. Jetzt kommst du einfach, wie bei deinem iPhone auch, mit Fingerabdruckscanner in dein MacBook rein. Natürlich wurden auch ein paar Kleinigkeiten verändert. Die stelle ich euch jetzt vor. Das erste ist, dass die neuen MacBook Pros so leicht wie noch nie zuvor sind. Sie wiegen jetzt nur noch 1,37 Kilogramm. Das MacBook Air ist somit nur noch um 0,02 Kilogramm leichter. Eine weitere Erneuerung ist der Massenspeicher, denn hier setzt Apple jetzt auf SSDs. Es gibt diese in 256 GB, 512 GB oder 1 TB. Auch was den Arbeitsspeicher angeht, hat Apple hier etwas getan. Das 4 GB Modell wurde rausgeschmissen. Es gibt das neue MacBook Pro jetzt nur noch mit 8 GB und 16 GB RAM. Die Akkulaufzeit beträgt laut Apple 10 Stunden. Auch in der Dicke hat Apple etwas getan. Statt den 17 mm ist das neue MacBook Pro jetzt nur noch 14,9 mm dick. Was das Display angeht, so hat Apple hier ein 67% helleres Retina-Display eingebaut. Das kann aber noch nicht in 4K auflösen, wie erhofft, sondern hat immer noch eine Pixelanzahl von 2560x1060 bzw. 2880x1080. All das klingt natürlich toll, aber wie man Apple auch kennt, hat es auch seinen Preis. Apple verkauft die 13-Zoll-Geräte in drei Varianten. Ohne Touchbar für 1.700 Euro, mit Touchbar und 256 GB SSD für 2.000 Euro und wer mehr Speicher braucht, greift auf das MacBook Pro mit 512 GB SSD zurück und bezahlt dafür satte 2.200 Euro. Bei der 15 Zoll Variante kann man zwischen 256 GB SSD oder 512 GB SSD variieren. Außerdem bekommt man das Gerät nur mit 16 GB Arbeitsspeicher. Das Ganze kostet dann entweder 2700 Euro oder 3200 Euro, was ja auch relativ billig ist. So, das war's jetzt mit der ersten Folge meines Technik-Podcasts. Danke fürs Zuhören und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich jetzt hier noch kostenlos abonnieren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Thema. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut.